Den wirtschaftlichen Teil des europäischen Gipfeltreffens ließ Angela Merkel mit einer landwirtschaftlichen Fragestellung garnieren. Sie, die daheim im Wahlkampf steckt und die den Zorn der Bauern auf den Straßen Brüssels erleben konnte, weil Traktoren aus allen Teilen des Bundesgebietes in die belgische Hauptstadt gekommen waren, überzeugte ihre 26 Mitstreiter in Europa, dass die Finanzkrise auch eine Krise der Bauern sei. So beschloss der Rat, dass binnen 2 Monaten eine Analyse der Milchmärkte zu schreiben sei. Die Europäische Kommission möge untersuchen und sagen, wie die Branche stabilisiert werden könne. Die Zeit dränge, sagte die Bundeskanzlerin. Im Wesentlichen drehte sich der ökonomische Teil der Tagung um die künftige Kontrolle der Finanzbranche. Zwar soll auch hier die Kommission bis Herbst Details noch ausarbeiten, die groben Linien aber wurden festgelegt. Die Kontrolle soll künftig auf 2 Säulen ruhen: einem Europäischen Rat für Systemrisiken, eine Art Frühwarnsystem, und einem europäischen System der Finanzaufsicht, in dem die Arbeit der 27 nationalen Aufseher gebündelt wird. Vor allem dann, wenn Banken und Versicherungen mit Standbeinen in verschiedenen Ländern von Krisensymptomen betroffen sind, solle die Aufsicht künftig leichter, grenzüberschreitender werden, sagte Angela Merkel am Nachmittag. Wir werden in Zukunft einen sogenannten Systemrisikorat haben, der dann eine Frühwarnfunktion hat und da sich dann zum Beispiel mit bestimmten Fragen beschäftigt, wenn Banken in mehreren Ländern Niederlassungen haben. Das, so die Bundeskanzlerin, sei bisher eben nicht möglich gewesen. Der Binnenmarkt habe hier seine Grenzen gehabt. Bis jetzt ist es so, dass die Banken jeweils der nationalen Aufsicht unterworfen sind. Aber wenn jetzt zum Beispiel man in Großbritannien oder Deutschland oder Frankreich zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen würde, ob diese Bank jetzt Hilfe braucht oder nicht, dann war es nicht möglich, in Europa eine gemeinsame Beschlussfassung dafür zu finden. Nicht nur Banken und Versicherungen sollen vom künftigen europäischen Aufsichtssystem in den Blick genommen werden, auch Ratingagenturen, die mit ihren teils waghalsigen Bewertungen die Finanzmarktkrise befördert hatten, sollen unter Aufsicht gestellt werden. Das ist deshalb wichtig, dass nicht eine Ratingagentur in einen Mitgliedstaat mit den geringsten Standards gehen kann, sondern dass dies europaweit einheitlich geregelt wird. Das heißt, wir haben in Zukunft einheitliche europäische Regeln, auf deren Grundlage dann auch gearbeitet werden muss. Der rechtliche Rahmen für all das wird nicht vor dem Herbst fertig sein, dennoch zeigten sich die Staats- und Regierungschefs zufrieden. Dass die Europäische Zentralbank das Zepter im Risikorat in der Hand halten soll, nannte der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy folgerichtig. Eine konkrete Personaldebatte habe man jetzt natürlich noch nicht geführt, aber die Praxis werde zeigen, dass eines Tages der Chef der EZB auch Chef der Aufsichtsbehörde sein werde. Eine Auslegung, die in den Nicht-Euro-Staaten wie etwa Großbritannien Stirnrunzeln provozieren dürfte. In jedem Fall hielten die Staats- und Regierungschefs fest, dass nichts von dem, was die europäische Finanzaufsicht in Zukunft beschließen und entscheiden werde, in die nationale Haushalts- und Fiskalpolitik eingreifen dürfe. Das hatten die Finanzminister vorgegeben, allen voran der britische und der deutsche.